Eines Tages, ich war gerade von meiner letzten Amerika-Tournee zurückgekehrt, das muss 1912 gewesen sein, erhielt ich wieder einen Brief von Mr. Shaw. Liebe Mrs. Campbell, ich habe gerade gehört, dass Sie aus Amerika zurück sind. Zufällig werde ich morgen Nachmittag in Ihrer Nachbarschaft sein. Und könnte ich vielleicht zum Tee vorbeikommen? Bevor ich noch darauf antworten konnte, klingelte es. Und da saß er auch schon in meinem Wohnzimmer und las mir sein neues Stück vor. Ich war entsetzt über die unangenehmen Laute von Eliza Doolittles Cockney-Akzent, die aus seinem Mund kamen. So wie er damit zu Ende war, sagte er, er habe das Stück für mich geschrieben. Und damit lief er weg. Ich wollte ihm danken, jedoch nicht allzu viel Interesse zeigen und schrieb schließlich. Mein lieber Mr. Shaw, vor allem meinen Dank dafür, dass ich Ihr Stück von Anfang bis Ende hören durfte. Und dafür, dass Sie glauben, ich könnte Ihre hübsche Schlampe spielen. Es war mir ein großes Vergnügen, Sie wiederzusehen. Ihre ergebene Beatrice Stella Campbell. Stella, ich glaubte, wenn ich aufhören würde zu lesen, würden Sie aufstehen, Tee machen wollen oder sogar weggehen. Und dann, als Sie diese uneleganten Worte aussprachen, da glaubte ich, es sei alles zu Ende. Dass Sie nie mein kleines Blumenmädchen sein werden. Unelegante Worte? Ich habe doch nichts gesagt. Ich hatte nur sofort durchschaut, was Sie im Schilde führten. Erinnern Sie sich denn nicht? Sobald Sie die erste Szene gelesen hatten, sprang ich auf und sagte, Sie Biest! Mit diesem Frauenzimmer meinen Sie doch mich. Ich höre doch, wie Sie sogar meine Stimme nachmachen. Das war alles, was ich sagte. Aber wenn es Ihnen wirklich ernst ist, wäre der nächste Schritt, über die geschäftliche Seite zu reden. Wann, wo und mit wem und vielleicht eines Tages... Ach was, kommen Sie, nur kommen Sie. Und er kam an einem strahlenden Juni-Nachmittag mit lachenden Augen und einem Vertrag in der Tasche. Als er wegging, hatte ich das beunruhigende Gefühl, dass unsere Freundschaft viel zu schnell reifte. Und als ich seinen nächsten Brief erhielt, war ich dessen ganz sicher. Er gab ihn persönlich ab. Das heißt, ich erwischte ihn dabei, als er ihn unter der Türe durchschob. Stella, Sie wussten, dass es passieren würde. Ich kam ganz ruhig in Ihr Haus, um Geschäftliches mit Ihnen zu besprechen. So hartgesotten wie je. Und so wahr ich lebe, in 30 Sekunden hatte ich mich Hals über Kopf in Sie verliebt. Ja, ich träumte, ich wandelte auf Wolken gerade, als ob ich meinen 20. Geburtstag noch vor mir hätte. Aber Sie sind nicht 20 und das Theater ist eine ernste Sache. Also bitte bleiben Sie bei der Sache. Wenn, ich sage ausdrücklich, wenn ich die richtige Besetzung für die Aufführung zusammenkriege, dann will ich auch Ihre hübsche Schlampe spielen. So weit will ich gehen. Weiter gehe ich nicht. Also gut zur Sache. Darf ich Anfang nächster Woche zu Ihnen kommen? Oder fürchten Sie, Sie könnten Ihr Herz an diesen süßholzraspelnden irischen Sozialisten und Schauspieler verlieren, wie er seines an Sie verlor? Oder fürchten Sie, Sie könnten nicht? Ich fürchte gar nichts. Sie sind ein Spuk. Wer könnte sich in einen Spuk verlieben? Also bitte, ich lade Sie ganz offiziell ein. Wollen Sie mich am Freitag zum Tee besuchen? Ich verspreche Ihnen sogar, wir werden allein sein.